Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, die ohne Major-Label auskommt, die ohne große kommerzielle Absichten zustande kommt und die dennoch aktuell von Musikerinnen und Musikern auch in Hamburg gemacht wird. Man glaubt es kaum im Anbetracht der hiesigen Unterstützungsszenerie, die zum Beispiel von behördlicher Seite organisiert wird, beziehungsweise nicht organisiert wird. Heutige Klingding-Sendung widmet sich zweierlei. Einmal einem Festival, das ist das Club Katarakt Festival. Das hat schon angefangen am Mittwoch, den 18. Januar und geht heute weiter mit einem Stück von Elian Radik, das aktuell gespielt wird in Kampnagel, und zwar Nadjorla. Ein dreiteiliges Stück, gespielt von Charles Curtis Cello, Carol Robinson und Bruno Martinez. Beide spielen Basseton. Basseton ist so eine, ja, meistens eher bekannt als Altklarinette, eine tiefere Klarinette. Sieht ähnlich aus wie die Bassklarinette, hat aber noch einige Eigenheiten, die unterschiedlich sind und den Namen rechtfertigen, der eine eigene Willigkeit hat, als Bassetthorn. Die drei spielen also eine Komposition von Elian Radik. Elian Radik hatte ich vorher bei einem Podiumsgespräch aufgenommen. Das hat stattgefunden um 18 Uhr, davon gleich mehr. Und der zweite besondere Anlass, der heute in der Klingding-Sendung gewürdigt werden soll, ist ein Jubiläumskonzert, und zwar das Jubiläumskonzert der Freitagsmusik. Freitagsmusik ist eine Konzertreihe für improvisierte Musik, die seit 10 Jahren organisiert wird, unter anderem von oder hauptsächlich von Silvia Necker. Ich werde gleich versuchen, ein Telefoninterview zustande zu bekommen. Das Risiko ist weniger bei dem Telefon als bei meiner Kenntnis der Technik, aber ich hoffe, es klappt. Mit Silvia Necker. Silvia Necker ist gerade da in der Freitagsmusik im kleinen Schäferkamp 46 und wird mit mir ins Gespräch kommen über die Arbeit, die Veranstaltungstätigkeit und was alles drumherum stattfindet in der Freitagsmusik. Zum Überblick über die heutigen 2 Stunden der Klingding-Sendung. Sie geht ja von 22 bis 0 Uhr jeden dritten Freitag bei FSK über Sendung auf Sendung. Die letzte Stunde wird ein langes Stück von Elian Radik gespielt. Das geht über eine Stunde, heißt Kiema und ist aus der Trilogie de la Mort. Es ist eine elektronische Komposition, die sie eingespielt hat. Entstanden ist sie in den Jahren 85 bis 88. Dazu dann später gleich mehr. Jetzt nochmal, wie schon zu Beginn, eine atmosphärische O-Tonaufnahme vom Beginn des Club Katarakt Festivals vom Mittwoch, den 18. auf Kampnagel. Da wurde gespielt Music Circus, eine Konzeption von John Cage. John Cage hat dieses Jahr seinen 100. Geburtstag, oder er hat ihn auch, und der hat zwar noch nicht stattgefunden, er ist im September geboren, aber der Anlass war Grund für das Club Katarakt Festival einen Abend John Cage zu widmen, und hat dann eben den Music Circus organisiert. Zur Konzeption: Es sind 3 große Räume, 3 Hallen in der Kampnagelfabrik dafür bereitgestanden, in denen von verschiedenen Ensembles, gerade war ein Chor zu hören, der Altonaer Chor, und verschiedene andere Ensembles, Solisten, kleine Gruppen, verschiedene Stücke von John Cage oder auch eigene Improvisationen gespielt haben, die nach einem bestimmten Zeitplan, den Cage vorgegeben hat, gleichzeitig stattfanden, so dass sich praktisch einmal die Möglichkeit ergab, durch sich bewegen in den 3 Räumen ständig einen neuen Klangeindruck, neue Zusammenhänge zu hören. Es gab auch eine Lesung in dem mittleren Raum, und gleichzeitig ist immer etwas in Veränderung. Ein Raum spielt dann für einen bestimmten Moment gerade das Zentrum des Geschehens und dann verlagert sich das wieder nach links oder nach rechts. Und so ging die Komposition circa, ich schätze mal, 70 Minuten lang. Davon gleich jetzt nochmal ein O-Ton, den ich während meines Gehens durch dieses Konzert aufgenommen habe. Und in der Zeit, inzwischen versuche ich, den Telefonkontakt mit Silvia Necke herzustellen. Bis gleich. Wenn Sie ihn nicht mögen, haben Sie die Wahl, ihn zu vermeiden. Aber was die Stille will, ist es nicht. Was ich denke und was ich fühle, kann meine Inspiration sein, doch es ist dann auch mein Paar Scheuklappen. Um zu sehen, muss man über die Vorstellung hinausgehen. Und dazu muss man absolut stillstehen wie im Mittelpunkt eines Sprunges. Resultat mit einem besonderen So sein, sondern aktiv sein, ehe die Vorgänge beginnen, kommt äußerst nah dem Hier und Jetzt Sein. So, dass man beim Anhören als Sprungbrett den ersten Klang nimmt, der vorkommt. Das erste Etwas schnellt uns ins Nichts und aus diesem Nichts steigt das nächste Etwas. Und so weiter wie ein Wechselstrom. Kein einziger Klang fürchtet die Stille, die ihn auslöscht. Aber wenn sie ihn vermeiden, ist das schade. Denn er ist im Leben sehr ähnlich und wie das Leben ist im Wesentlichen ein Grund, sich zu freuen, sagen die Leute manchmal ängstlich. Systematische Methoden der Wetterprognose sagen zum Beispiel, es sei in all seinen akustischen Details enthalten. Für eine kalkulierte theatralische Aktion würde ich auf Anhieb sagen, dass die Mindestzahl nötiger Handlungen, die gleichzeitig vor sich liegen, moderne Intervalle. aber um sie zu erreichen. Also ich kann dich hören, ich hoffe, deine die Hörerin auch. Heiner, ich höre dich kaum. Okay, ich habe mal wieder meinen Regler nicht runter hochgedreht. Okay, hallo Silvia, Tag. Gut, dass hallo. Es geklappt hallo. Hat mit unserem Telefoninterview. Ihr feiert gerade das 10. Jubiläum in der Freitagsmusik. Was findet denn gerade statt bei euch? Also wir haben natürlich gerade Pause gemacht, damit wir das Interview machen können und hören alle lauschig am Radio okay. Und hatten einen ersten Konzertblock und nach dem Interview werden wir einen weiteren Konzertblock haben. Okay, ihr feiert ja das heute, das ist das 10-jährige Jubiläum, das heißt 10 Jahre, wie viele Konzerte ungefähr? Wir können sogar ganz genau sagen, und zwar 230, heute ist es 230. Aha. Und die Idee ist vor 10 Jahren geboren worden oder entstanden. Gab es bestimmte Gründe oder wie hat sich das so entwickelt damals? Also eigentlich hat sich das aus einer Gruppe von 6 Musikerinnen entwickelt, denn wir hatten gesucht nach einem Raum, in dem wir regelmäßig erstmal zusammenspielen können und dann dieses Zusammenspiel in einem Konzert vorstellen können. Und diese 6 Musikerinnen haben sich dann zusammengetan und nach einem Ort gesucht und haben im Sommer, ich glaube 2001 müsste das gewesen sein, eine Proberunde gemacht in dem Laden, der hieß früher Matrix. Und in diesem Matrix haben wir mal eine Probekonzertreihe gemacht, fanden das dann ziemlich gut und haben dann nach einem dauerhaften Raum gesucht. Und dieser dauerhafte Raum wurde gefunden im kleinen Schäferkamp 46, nämlich in diesem ehemalig besetzten Haus, was es heute noch gibt. Der linke Laden, der neben dem Schwarzmarkt liegt und der eben vielen Hamburgern auch bekannt ist. Und in diesem sind wir jetzt dauerhaft seit 10 Jahren jeden Freitag vor Ort und machen abwechselnd Konzerte und Sessions. Ach so, also es gibt 2-mal im Monat regelmäßig Konzerte und an den 2 anderen Tagen gibt es sozusagen Session. Also das ist eine Möglichkeit, zusammen zu spielen. So. Genau, weil das war die Grundidee, kommt eben daraus, dass wir einen Ort gesucht haben, um Musik zu machen, also um wirklich zu experimentieren. Und solche Freiräume gibt es einfach selten. Und die Grundidee ist, dass wir diesen Raum zunächst einmal haben, um tatsächlich Musik entstehen zu lassen und sie dann des Weiteren in der Konzertreihe präsentieren. Und daraus ergibt sich auch diese Zweiteilung, dass wir am 1. und am 3. Freitag im Monat Konzerte präsentieren und am 2. Freitag im Monat gibt es diese Session. Mhm. 10 Jahre sind ja eine lange Zeit. Gab es da auch sozusagen Hoch und Tiefs oder schwierige Zeiten oder Zeiten, wo du sagen würdest, oh Mann, da war das irgendwie so, genauso hat sich das so realisiert, wie ich mir das in optimistischen Träumen vorgestellt habe. Also natürlich gab es Hoch und Tief. Also wir haben zum Beispiel zu viert gestartet. Wir waren vier Leute, die das organisiert haben. Ich kann auch mal die Namen nennen. Das war Joachim Lützow, das war Annika L. Kuff und das war Stefan Kiralli. Die vier Leute standen am Anfang 2001 für das erste Konzert sozusagen auch parat. Und wir haben uns dann eben langsam, wie das so immer ist, bröckelt das ab. Irgendwann waren es nur noch Joachim und ich. Joachim hat auch sehr lange durchgehalten und wir seit den letzten zwei Jahren mache ich das sozusagen alleine. Aber richtig alleine bin ich dann doch nicht, weil im Rücken stehen mir sozusagen die Freunde der Freitagsmusik, die diese Veranstaltung weiterhin unterstützen, sowohl mit einem monatlichen Beitrag als eben auch, dass sie einfach helfen, die Veranstaltung weiterzutragen, indem sie einfach da sind, auch mal Bar machen und Riesendienst machen, was ja auch wichtig ist, um überhaupt diese Veranstaltung durchzuführen. Und ein richtiges Tief gab es tatsächlich, als wir vor drei Jahren waren, weil eigentlich pleite. Ach so, finanziell. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, entweder wir machen ein neues System oder wir müssen einfach diese Veranstaltungsreihe schließen. Und das fand ich eigentlich die falsche Antwort. Und deswegen ist dann daraus tatsächlich die Idee entstanden, wir können das eigentlich nur noch weiterhin tragen, wenn wir es schaffen, dass mindestens 10 Leute uns monatlich unterstützen. Und das haben wir hingekriegt. Das heißt, ihr kommt in dem, was ihr tut, in dem, was ihr veranstaltet, ohne Unterstützung von, sagen wir mal, Sponsoren, lassen wir jetzt mal außen vor, aber auch von behördlicher Seite. Das heißt, irgendwie eine Form von Kulturförderung bekommt ihr nicht oder habt ihr auch nicht beantragt? Oder wie ist eure Haltung? Genau, haben wir nicht beantragt. Also ich finde es nicht so einfach, diese Frage der Förderung. Also ich finde es erstmal ein ganz löbliches Unternehmen, dass diese Freitagsmusik eben weiterhin versucht, ganz unkommerziell zu arbeiten. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, es gibt Grenzen. Also die Grenzen bestehen zum Beispiel darin, dass wir es schaffen müssen, Miete für den Raum, also die Raummiete aufzubringen. Und das schaffen wir durch die Freunde der Freitagsmusik. Aber dann das zweite Problem entsteht natürlich, wenn wir Musiker einladen. Also wenn wir jemand aus Bremen bitten oder aus Berlin oder eben auch aus Frankreich und Italien, wo sie alle schon hergekommen sind, wir können denen nichts zahlen. Wir können keine Gage zahlen. Mhm. Und da fängt sozusagen die Diskussion darum an, ist es dann doch gut, Unterstützung zu haben? Wäre es doch gut, bei der Kulturbehörde was zu beantragen? Und wir haben natürlich doch Gelder, denn über den Verband für aktuelle Musik in Hamburg, in dem du ja auch ganz aktiv bist, Heiner, beantragen wir immer wieder Reisekostenzuschüsse, zumindest für Musiker, die außerhalb von Hamburg kommen. Mhm. Also das ist dann sozusagen doch eine Unterstützung und das ist auch wichtig, dass wir eben immer wieder hier ganz unterschiedliche Konzerte veranstalten können. Aber es spricht dieses Grundproblem an, wenn man eine Musik betreibt, die eben in diesem Nischensektor angesiedelt ist, dass es da eben schwierig ist, weil die Kulturbehörde ja von selber nicht auf die kommt. Die Idee kommt, solche Räume so zu fördern, dass sie einfach erstmal existieren können. Sondern es ist eben immer ein Kampf darum, eben zumindest diese Miete, geschweige denn überhaupt eine Gage oder andere Zuschüsse auszahlen zu können. Hättest du einen Vorschlag, wie das für euch idealerweise aussehen würde? Also was wäre praktisch so eure Idee, welche Form der Forderung euch angemessen wäre und auch so euch auf der einen Seite die Freiheit lassen würde, das zu veranstalten, was euch interessiert, auf der anderen Seite eben auch eine gewisse, ja, sozusagen Stabilität in dem Sinn, dass man auch jemanden mal einladen kann, der dann nicht auf den Spendentopf angewiesen sein muss? Naja, ich finde eigentlich diese Grundidee mit dem Verband für aktuelle Musik ist schon die richtige Richtung. Also diese Möglichkeit zu haben, punktuell für einzelne Konzerte Geld zu beantragen. Mhm. Aber ich meine, du weißt es selber, der Betrag ist minimal. Mhm. Wenn man dann anschaut, wie sozusagen im Kulturbereich die Machtverhältnisse verteilt sind und Machtverhältnisse heißt einfach, wer kriegt das meiste Geld und wer kriegt wenig Geld, dann ist es einfach unglaublich schade, dass die improvisierte Musik da so hinterherhinkt und dass wir natürlich andere Projekte in Hamburg haben, die in die unglaublich viel Geld reinfließt und man noch nicht mal weiß, ob jeweils daraus was wird, also Stichwort Elbphilharmonie. Das sind Dinge, die einfach im Kulturbereich in Hamburg, finde ich, nicht richtig laufen, weil eigentlich sind solche Orte wie die Freitagsmusik nämlich ein Motor sozusagen auch für eine Stadt, weil es braucht Orte, die regelmäßig da sind, die einfach 10 Jahre existieren, die 20 Jahre existieren und wo man weiß, man kann da immer hingehen, man findet da immer ein Konzert. Und ich finde, das wird einfach von Seiten der Kulturbehörde überhaupt nicht honoriert, sondern dann so lächerliche Ausschüttungen gemacht, dass ihr ein paar 10.000 Euro kriegt ihr, um uns Veranstalter dann mal ein bisschen Reisekostenzuschuss weiterzureichen. Das ist einfach, steht in keinem Verhältnis dessen, was eigentlich so ein Ort leisten kann und auch leistet tatsächlich. Die Aussichten haben sich ja eine Zeit lang irgendwie so scheinbar aufgehellt, als so die SPD gewählt werden wollte. Hieß es ja auch, dass die Subkultur gefördert werden soll und dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist in dem Besonderheit der hamburgischen Szene, das sozusagen die sogenannte Subkultur. Ob man sich dazu ordnet, ist ja noch die andere Frage, was das bedeutet auch. Auf jeden Fall so nach den neuesten Informationen scheint es so zu sein, dass diese zukünftige Förderung auch nicht erhöht wird. Also es gibt ja so einen Antragstopf bei der Kulturbehörde von 50.000 Euro, wo praktisch alle, die E-Musik im weitesten Sinn, diese blöde Aufteilung der GEMA wird da auch irgendwie übernommen, wo diese Musik beantragt werden kann, der hat 50.000 Euro zur Verfügung für das ganze Jahr. Und da kann sich auch der Brahms-Chor aus Blankenese bewerben und kann was bekommen. Und dieser Topf soll 2013 auch nicht größer werden und deshalb ist da eigentlich eine gewisse, der Optimismus eigentlich ziemlich schnell verschwunden wieder. Also ja, das scheint so der Stand der Dinge zu sein, was die Kulturbehörde, die Kulturpolitik in Hamburg anbelangt. Ich denke, es ist immer richtig, darauf hinzuweisen. Es soll einen aber auch nicht davon abhalten, das zu machen, was einen interessiert, oder? Wie siehst du das? Absolut nicht. Nein, und ich denke auch, dass es zeigt sich sowieso, dass wir ja eben nicht existieren, weil wir ab und zu mal ein bisschen Geld von der Kulturbehörde bekommen, sondern weil wir uns selbst organisiert haben. Und ich glaube, genauso wie FSK sind solche Projekte eben wahnsinnig wichtig, wo es darum geht, dass wir selbst entscheiden, welche Konzerte überhaupt stattfinden, dass wir diejenigen sind, die uns eben diese Freitagsmusik insofern schaffen, dass wir diesen Raum, eben diese Miete bezahlen und eben eine eigene Nische in Hamburg damit schaffen, die jeder besuchen kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt. Wir kosten eben im Vergleich zur Konzerthalle und zur Musikhalle und zur Oper keinen Eintritt, weil wir der Meinung sind, dass diese Musik erstmal frei zugänglich sein muss und dass es diese Hemmschwelle erstmal für eine Karte, für eine Konzertkarte 28 Euro auszugeben, einfach nicht geben sollte. Das heißt, eure Konzerte sind immer kostenfrei. Man kann spenden, wenn man das will, möchte. Es gibt aber keinen Zwang, auch nicht moralisch. Richtig. Ich stelle mich nicht an den Ausgang und blockiere ihn, bis alle gespendet haben. Das tue ich nicht, nein. Aber wir freuen uns natürlich, wenn gespendet wird, weil ich denke, die Geste, etwas freiwillig zu geben und zu sagen, das ist ein toller Ort und das war ein wahnsinnig tolles Konzert und dafür ist es mir wert, was zu geben, ist viel höher einzuschätzen, als wenn ich eben vorher sage, den Preis festsetze und sage, die Konzerte kosten hier immer 10 Euro. Das finde ich sowieso absurd. Wie soll das kalkuliert werden? Also woran bemisst sich das, eben diesen fiktiven Preis festzulegen? Naja, klar. Ich meine, es ist auf der anderen Seite ja auch, bei der Oper ist es ja auch fiktiv. Also der Preis ist ja nicht der reelle Preis. Der müsste ja dann so hoch sein, da würde kaum mehr wahrscheinlich jemand dahin gehen. Da können Sie sich wahrscheinlich bei der Kreativagentur bewerben, dass Sie da... Wäre doch eine gute Maßnahme. Ja, vielleicht. Irgendwie. Also wenn man das so durchschaut, was da an Subventionen laufen, dann versteht man erst ja auch vielleicht die Aufgebrachtheit, die andere jetzt bei unserem Gespräch nicht so ganz verstehen. Okay, wie geht es weiter? Ich habe gerade, also oder beziehungsweise wir haben gerade verstanden, dass du jetzt so ein bisschen schon so die Alleinorganisatorin bist. Das ist ja auch eine ziemliche Verantwortlichkeit, die du dir da aufgebürdet hast. Wie geht's weiter in den nächsten 10 Jahren? Will ich jetzt nicht fragen, aber vielleicht im nächsten halben Jahr. Also Nein, es wird weitergehen. Also ich habe fest vor, dass diese Institution bleibt und ich habe ja da auch Unterstützer, weil wir, wie gesagt, die Freunde der Freitagsmusik haben, die ja da sind und die das auch weitermachen wollen. Aber ich habe mir überlegt, wir haben letztes Jahr ein neues Format entwickelt. Wir haben diese neue Reihe Bild-Wort-Ton. Und diese Reihe Bild-Wort-Ton verbindet eben genau diese Elemente, die genannt sind, eben eine bildnerische Ebene, eine akustische Ebene und eben manchmal auch eine Wortebene, wenn es um Gedichte geht. Und es geht darum, eben diese Kunstgattungen eben zu verbinden in einer Veranstaltung. Und entweder werden eben Filme vertont oder Gedichte vertont oder Gedichte werden nach Klang sozusagen direkt improvisiert. Und ich möchte jetzt ein Jahr lang, um sozusagen etwas den Eifer runterzukochen, nur Bild-Wort-Ton-Konzerte veranstalten und dann ab 2013 wieder zu unserem alten Rhythmus zurückkommen. Weil ich auch glaube, dass natürlich, wenn eine Veranstaltung 10 Jahre läuft, dann gibt es ja auch einfach immer wieder Wiederholungen, die nicht schlecht sein müssen, denn es ist auch immer wieder spannend, gleiche Musiker hier zu hören und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Aber ich glaube auch, dass es mal gut tut, wenn man durch das Format gezwungen ist, was ganz, ganz Neues zu präsentieren. Und dieses Bild-Wort-Ton setzt sich eben von den normalen Konzerten, die wir hier sonst veranstalten, etwas ab und öffnet einfach neue Räume. Und deswegen denke ich, ist es als Pufferzone sozusagen jetzt im 11. Jahr der Freitagsmusik eine gute Idee, mal was ganz anderes zu machen und dann wieder zurückzukommen zu der alten Idee. Okay, dann wünsche ich euch und dir weiterhin Erfolg und die Möglichkeit, das zu veranstalten, was ihr gerade spannend findet. Du bist ja auch selber Musikerin, nicht auch, sondern selber Musikerin. Unter anderem, sag mal so, du bist ja in verschiedenen Bereichen tätig. Und ich habe mir jetzt so nach dem Interview vorgenommen, ein relativ, glaube ich, neues Stück von dir mit anderen zu spielen. Und zwar, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, das ist Dressurraum, das Stück, glaube 2b oder 1b aus einem Download-Album. Du weißt da wahrscheinlich mehr dazu. Genau, das ist eine Aufnahme, die ist entstanden letztes Jahr auf einer Tour mit Gunnar Letto zusammen. Gunnar Letto und ich machen gemeinsam ein Duo, das heißt Face In. Und wir waren auch unter anderem eingeladen, in Tübingen zu spielen mit einem Tübinger Gitarristen, Thomas Maus. Und aus diesem gemeinsamen Abend in einem wirklich äußerst kuriosen Raum, es war nämlich wirklich ein Tresorraum, ist diese Aufnahme entstanden, die jetzt auf diesem Download-Label erschienen ist gerade. Und dieser Tresorraum war nämlich der ehemalige Tresorraum eines Landratsamtes. Das Landratsamt hatte wirklich im Keller von so einer 60er-Jahre-Kiste einen Tresorraum eben eingerichtet für die wichtigsten Akten, die auf keinen Fall verloren gehen sollten. Und dieses Landratsamt ist inzwischen ausgezogen. Das wird genutzt als Atelierräume und im Keller sind ab und zu Konzerte. Da haben wir gespielt und diese Tresorraumaufnahme ist jetzt eben erschienen für alle. Vielleicht kannst du auch nochmal den Link sagen, weil ich habe ihn nämlich nicht im Kopf. Ach so, den habe ich jetzt leider nicht gespeichert, aber ich habe von dir auf jeden Fall einmal den Link von der Freitagsmusik www.freitagsmusik-zusammengeschrieben.de und genau. Dann Musik von dir, das ist die www.neckersche mit CK neckersche-tonexperimente.de /sounds-hörproben mit OE. Und da findet man das auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, es ist einfacher, man gibt einfach meinen Namen ein. Okay. Bei Google oder bei irgendjemand anderen. Aber das war schon ein ganz guter Versuch. Also neckersche-tonexperimente.de, das ist in der Tat richtig. Da finden sich die ganzen Aufnahmen auch von mir und auch eben diese neue Tresorraumaufnahme. Okay. Vielen Dank für das Interview und wieder viel Spaß noch heute Abend und weiterhin viel Erfolg. Ja? Ja, ich danke dir, Heiner. Ja, klar. Okay, bis bald. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und hier geht es jetzt wie angekündigt weiter mit Tresorraum. Das ist das Stück 2b. Es sind dabei, wie schon gesagt, Silvia Necker, Raumstation und Effekte, Gunnar Letthoff, Bass, Live-Elektronik und Effekte und Thomas Maus, Dobro und Elektronik. Thank you. Ja, soweit der Track von dem Trio, das ich gerade angekündigt habe. Das Label, wo diese CD auch downloadbar ist, heißt Zenapolé. Und der Link dazu findet sich auf der Webseite zenapolae.com. Da kann man dann auch die auch andere Stücke, auch andere Alben runterladen. Das scheint irgendwie so eine neue Form des ja auch Verbreitens von improvisierter, elektronischer, experimenteller Musik zu sein, hat sich immer mehr verbreitet. Ich habe vor einem halben Jahr Audiotaler oder Audio, Audiotaler heißt, glaube ich, das Internetlabel vorgestellt, wo eben monatlich zwei ja fast komplette in der Länge einer CD-Alben herunterzuladen sind auf den eigenen Rechner und dann kann man sie in Ruhe anhören oder auch auf CD brennen. Zwischendrin hört man immer den Mikrofonständer ein bisschen quietschen. Gut, das war jetzt also die eine Veranstaltung, die ich heute in der Klingding-Sendung vorstellen wollte, das 10-jährige Jubiläum der Freitagsmusik, einem Ort für improvisierte Musik in Hamburg, den es seit 10 Jahren gibt. Zur gleichen Zeit findet heute auf Kampnagel das Katarakt-Festival statt, das Club-Katarakt-Festival. Das wievielte Mal weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und ein wichtiger Gast am heutigen Tag ist Eliane Radic. Eliane Radic ist aus Paris. Sie ist vor fast genau 80 Jahren in Paris geboren und hat dort in den 50er Jahren mit ihrer musikalischen Tätigkeit begonnen. Ende der 60er Jahre erschienen ihre ersten Veröffentlichungen. Sie hat dann nach ersten Erfahrungen in Komposition, die sie in dieser Zeit gemacht hat, Anfang der 50er Jahre schon Kontakt aufgenommen zu Pierre Schaeffer und Pierre Henry. Die haben am Studio d'Essai des Radio-Television Français in Paris gearbeitet an der sogenannten Musik konkret, einer Musik, die mit konkreten Klängen arbeitete, mit Tonbandmaschinen. Und da war sie dann Anfang der 60er Jahre Assistentin von Pierre Schaeffer und hat einige der Sounds entworfen, die in Pierre Schaeffers Werk Verwendung fanden. 67 bis 68 war sie Assistentin von Pierre Henry im Studio Absom und das war allerdings auch die Zeit, wo sie sich von dieser für sie dann doch zu starr gewordenen musikalischen Auffassung ein bisschen distanziert hat, denn sie hat neue Möglichkeiten der Klangerzeugung herausgefunden, und zwar Mikrofonrückkopplung und Tape Loops. Sie ist dann umgezogen, auch in die USA, hat da Anfang der 70er Jahre zusammen mit Laurie Spiegel an der New Yorker Universität ein Studio geteilt, in dem ein sogenannter Buchler Synthesizer stand, ein damals weiterentwickelte Form eines Synthesizers, den Morton Subotnick eingerichtet hatte. Sie hat sich dann in der damaligen Zeit den New Yorker Minimalisten, also Minimalisten meint jetzt die Minimalmusiker, das heißt die verschiedenen Richtungen, darauf will ich jetzt nicht eingehen, und hat sich dann allerdings auch sehr einer religiösen Bewegung angeschlossen, dem tibetischen Buddhismus. Entstanden aus diesen beiden Einflüssen ist dann in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die dreistündige Trilogie De la Mort die auch im Andenken an ihren Sohn Yves Armand, der 89 gestorben ist und ja im Andenken an ihn entstanden ist. Seit dem Jahrhundertwechsel, also seit 2000, arbeitet Iliane Radic hauptsächlich in Komposition für Interpreten akustische oder halbakustische Instrumente. Ihr erstes Werk dieser Art, Elemental 2, wurde vom Bassisten Caspar Töblitz in Auftrag gegeben und von diesem auf dem von ihm selbst entwickelten Basscomputer aufgeführt. Später wurde es von der Laptop-Improvisationsgruppe The Lapetites aufgeführt, bei der sie selbst anfänglich mitwirkte. 2006 erhielt Iliane Radic beim Festival Ars Electronica die Goldene Nika für ihr letztes elektronisches Stück L'Île Résonante. Danach arbeitete sie mit dem amerikanischen Cellisten Charles Curtis Naldiola eins, dann mit den Bassetthornisten Carol Robinson und Bruno Martinez Naldiola II und schließlich im Ensemble Naldiola III. Die Aufführung dieser kompletten Trilogie erfolgte 2009. Im Juni 2011 wurde die Komposition für Soloharfe Occam Ur aufgeführt. Geschrieben wurde sie für den Harfenisten Roger Davis. Roger Davis war schon öfters in dieser Gegenstand eines Features in der Klingding-Sendung. Was wir heute hören werden, ist nicht Naldiola. Es gibt zwar eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme jetzt bei dem heutigen Abend wollte Iliane Radic nicht, weil es sehr schwierig ist, das wirklich Wichtige an dieser Komposition aufzunehmen. Aber sie konnte überredet werden zu einem Podiumsgespräch. Das Podiumsgespräch fand dann um 18 Uhr statt. Mit dabei war Charles Curtis, Carol Robinson und Carol Robinson außer Iliane Radic. Und die Moderation hat, jetzt muss ich Robert Engelbrecht geführt. Und jetzt hören wir rein, das sind circa 35 Minuten, das Podiumsgespräch mit Iliane Radic. Das wurde in Englisch gesprochen. Viel Vergnügen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Podiumsgespräch, was wir im Zusammenarbeit mit dem Verband für aktuelle Musik Hamburg präsentieren. Es ist auch sehr schön, dass auch jetzt schon so viele Leute da sind. Ja, ich möchte erst mal vorstellen, als einmal haben wir hier Herrn Charles Curtis, der auch schon Gast bei uns war im Festival. Wir freuen uns sehr, dass er auch jetzt wieder dabei ist. Vielen Dank. Dann haben wir hier Carol Robinson aus Paris, die heute das erste Mal beim Club Katarak dabei ist, aber wir haben sie auch schon mal in Hamburg zu einem Konzert eingeladen, dazu dann auch später noch mehr. Herzlich willkommen. Ja, und zu unserem Ehrengast des diesjährigen Club Katarakt. Freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat. Frau Iliane Radic aus Paris. Very welcome. Herzlich willkommen. Ja, wir werden das Gespräch in Englisch führen und ja, ich hoffe, es kann die meisten dann doch soweit folgen. So, Iliane. Ich spreche nicht Deutsch. Sorry, ich spreche nicht Deutsch. Yes. So, the first question, it would be interesting to know a little bit about your musical beginnings, like when and how did you start making music, and especially electronic music. Can you tell us a little bit about that? I want to make sure that I understood it, that's a Carol. C'est une question sur tes débuts en musique et comment tu as commencé avec la musique électronique aussi. Comment j'en suis venue à ça? Oui. Non, de la musique électronique. Bon. So it starts, it's quite long ago, as you can tell, you know. At a time where mostly of them didn't know what was an analogic system and all that. First of all, I think my first electronic works has been in the 60s with the the so-called feedback, whether they come from a loudspeaker and a microphone or the re-injection in between two tape recorders. And of course, it requests a lot of attention because with a mic like that and even thinner than that, depending on you are too near or the loudspeaker or too far, it just crack out or disappear like that, you know. And you should follow that very carefully. I think that gives me some ability to work very slowly. It's the same with a tape recorder. You have also to be very, very thinly precise. Sometimes just something like that on one of the pot. And so it has been a good training until I met the first analogic synthesizer. The first one I have been working with has been the Donald Buchla in NYU, and that was obviously the way which allowed me to go to the field I wanted to explore more easily. And then I've been working with my ARP for. We have been married for about, 30, almost 40 years, I guess. Mm-hmm. And what I was looking for with that was all the micro effects. And sometimes I was so much taken by the micro effects of the sounds coming from manipulation that I forgot that they were below very so very the big fundamental. And when I was reading it after, I said, okay, I should get rid of that. And so now I will not tell you the whole story. It longs for about 30 years until the real thing, if I may say so. First of all, Kasper Toplitz asked me to do a piece for him. He plays electronic bass, so that was not so far from what I was working with. And, due to him, when Charles here asked me, I was quite, you know, I said, my God, working with someone like Charles, when he's a wonderful cellist, what could we do? and what could I do? I was so intimidated. Mm-hmm. And that was one of the most fabulous discoveries in my life, because first of all, to share the music, really sharing, because I have been working very much alone all the time. And yeah, so. Yes. That was it? Actually, you already answered some questions which I saved for later. But maybe we should go directly now to the piece of tonight, Najolak. And is that pronounced correctly, Najolak? Najolak. Najolak. Yes, we don't pronounce a K at the end. Okay. Mm-hmm. Najolak. So you already told us that Charles asked you for a piece, and this became the first part of the trilogy. And it was not supposed to be a trilogy. Uh-huh. It was supposed to be just a piece mm-hmm. for Charles. Yeah. And yeah, it's really something difficult to tell about. I think they will tell much better than I do. We know that the first time is due to our friendship to you that we accept to do that tonight, because we never do that. The music speaks by itself, usually. Oh. but we accept, and I thank them very much to be with me. Oh, okay. That we accept to be there. So Charles wrote me, asking me after several friends who called me saying, so you know, Charles Curtis would like this. So first time, second time, third time, I said, okay, it should be serious, should take. And when he wrote me, I said, okay, but where, when, and how? Because he's living in San Diego and I am living in Paris. Yes. And then we met, and then, you know, here comes the way we work together, the way I have always been working, even with electronic. I should have something in mind first, what I would call a thema or the spirit of a piece. Yep. This is really the most important. Then coming from that, there is a structure which can be defined. And then it could be more precise through some image and all that. Because this kind of music, we cannot have any kind of notation. And mainly for instruments that I don't know myself, you know, and even thought. He came, he sent me a CD in which where I said, yes, I want this and that. And that was it. You agree? Maybe, yeah, a question. And then when he came, he showed me what he was doing. And now it's your turn. Yeah. Ask him the question. Before we go to how the piece was conceived and how you worked together, maybe the first question to you. Why did you ask Eliane in the first place for a piece, knowing that she is a composer of electronic music for 30 years and there was no piece for an instrument before? Yeah, it sounds almost a little presumptuous for me to have come to Eliane with this demand. And in fact, I don't quite remember it that way. My demand was to meet you. Because I was playing in Paris, and I had become familiar with your music through a friend, and I had been really quite overwhelmed by the power of your music. And so I told all of my friends who knew you that they have to make sure that you come to my concert because I want to meet you. That was all I had in mind. And one of the friends who introduced us said to you, Eliane, why don't you make a piece for Charles? And so that's how the idea was born, I think probably just as a sort of a polite comment that the person may not even have meant. But that's where the seed was planted, and at that point I thought, that would be really something amazing. I don't know that I would have thought of it myself. But then, once the seed was planted, I became very active in pursuing you with letters and phone calls and visits. And so that's how that transpired. Okay. Once that started, how did you work? It happened. Yes. And then... We have been through. So how was the method of working together? You said you have this, you have the idea of a piece in your mind, and you you know a little bit how it should sound. No, this has been our first meeting. Charles didn't take his cello. We just met, and I said, okay, there is a piece, a kind of piece I would very much to make, but I am sure that I cannot do it just myself and with my electronic means. And so would you accept to share this experience? And then after, you know, it's... in fact, I have been very surprised because when we met with the cello also, almost the first day, we had the whole structure of the piece, almost, though it has to be worked out in the detail, which for me was wonderful, because I was wondering if we will not have to use some of the electronic device or so, but it worked wonderfully, just purely acoustically. Yeah, and that was for me the great discovery. Yeah, so that was a surprise to me that there was not going to be a tape component or an electronic component. that it was going to be a purely acoustic piece was surprising to me. The very first meeting, you presented me with the title. You explained what the title meant, and you presented me with a drawing, which is maybe something like a score. Not really. It's really a drawing. It's a very beautiful pencil drawing, very faint. And so that's where it began. And then I, as Elian said, I prepared some recordings of techniques and particular sounds on the cello that I thought were appropriate to your music, that had the necessary richness and diffuseness. How do you say that in German? Diffuseness. Yeah. Mm-hmm. I don't know. So, yeah. And we did it. Well, I would say Charles did mm-hmm. it. And then now to go to the second one, at the premiere in New York of the piece by Charles, your friend asked with clarinetist, asked also for me to make a piece. And I sent one, not enough, two, and I said immediately, I know the one. I have to correct you again. Yeah. It wasn't a friend who asked you, it was I. This time I was asking on his behalf, so always somebody asks on someone else's behalf. Oh, okay. With you, so it's always a little bit roundabout. Now comes the truth. So I suggested that you make something for two bass clarinets so that it would be sustained enough. And my friend Anthony Burr, mm-hmm. who was with us at the time, I said this would be the person. So. Mm-hmm. That's where that began. Okay. And so when I came back to Paris, I called Carole and I asked her, and she immediately said yes. And now this is our own story. So, yeah, please, so if you can tell something about this. I had met Elian numerous times with different friends, but there was a point I wanted to talk to her as a woman musician in France. I wanted to know more of her experience and I wanted to get to know her better, but every time we tried to get together, something happened. And then she called me up and she was very excited. Please come to tea, please come to tea. I said, good. And she told me a story, the same story perhaps as about Najola, and there was no drawing, that came later. But she had the idea of this two bass clarinet piece, because to have a continuous sound, one person couldn't play long enough, even with circular breathing. So I suggested that she come to my studio and listen to different clarinets, because I play a lot of bass clarinet and it takes a lot of air. And I thought that maybe, in addition to the sound being very big, it might not be the best choice. So I played the bass, the basset horn, all the smaller clarinets, a Lithuanian instrument called the birbina, which she likes very much. But we decided that the basset horn had a sweetness of sound and multiphonic possibilities that the bass clarinet didn't have. At this point, there wasn't the idea in my mind, in Elian's mind perhaps, of combining and playing with the cello. But it is interesting that the basset horn and the cello makes a very nice partnership. Because the two of us, Bruno Martinez and myself, we really are one instrument. It's a very beautiful experience having to play so intimately with somebody. It took us many, many rehearsals to find ourselves, and we're still growing, and it's been 3 years that we've been playing it. That's a beginning to the story? So once it was clear that will be a second piece for two clarinets or basset horns, then there was also, again, already the idea for the third piece to combine it with cello. So it came so naturally. Mm-hmm. You know, yes. After these two pieces were made, mm-hmm. and it was just obvious that mm-hmm. they should make the trio. And mm-hmm. he also, it has been so great experience. And there is one thing I want to say, is a thing that I said the first time when in Roussillon, when obviously the piece was there, you know. There was nothing to add, nothing to withdraw, everything. So they can add up, and now they have been, I don't know where they will go, because they develop always this piece. And I said, you know, for the first time, I can hear the music I have always wanted to do all my life, which I have approached a little bit with electronic, but you do it now. Mm-hmm. Thank you. And so, really, that's the only thing I had to say about